Ich glaube ja, dass die subversive Methode zur Eigenschaften überhaupt. Es war ein langer Abend mit Moskau-Mühl und Bier. Doch der Typ ging einfach gar nicht, auch nicht nach Pfeffi Nummer 4. Ja, gib's doch einfach zu, nen Bus von uns brauchst du. Dein Roller fährt nur 40, das Auto 110. Und auf dem Blitzerfoto ist nur dein Gesicht zu sehen. Nun gib's doch offen zu, ne Tram, die bräuchtest du. Ohne uns kommst du heute Nacht nicht rein. Ohne uns sind ohne Führerschein. Ohne uns kommst du heute nicht zur Ruhe. Denn das, was wir wollen, bist du. Die Nacht, die weicht spitze, doch sie vertrankt in Geld. Kannst dir kein Taxi leisten, nach Haus vom Marsch der Welt.